Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Im Gegensatz zum Idealismus, der selbst in der Hegelschen Identitätsphilosophie immer noch ein deutlich sichtbares, jenseitiges Moment in sich hat, stellt sich der Marxsche Materialismus auf den Boden einer voll durchgeführten Diesseitigkeit. Nicht nur alle praktisch-ethischen Ideale, sondern ebenso auch alle theoretischen Wahrheiten haben für Marx diese strikte diesseitige Natur. Mögen die ewigen Götter für die Erhaltung der ewigen göttlichen Wahrheiten sorgen. Alle Wahrheiten, mit denen wir irdisch diesseitigen Menschen es je zu tun gehabt haben und jemals zu tun haben werden, sind irdisch diesseitiger Natur und somit der Vergänglichkeit und allen anderen sogenannten Unzulänglichkeiten aller irdischen Erscheinungen ohne jeden Vorzug mit unterworfen. Andererseits ist aber auch nichts in der Welt des Menschen ein bloßes totes Sein, ein blindes Spiel von unbewusst bewegenden Kräften und bewegten Stoffen. Auch die Wahrheiten nicht. Alle menschlichen Wahrheiten sind vielmehr, ganz ebenso wie der Mensch selbst, der sie denkend im Kopf hat, ein Produkt. Und zwar zum Unterschiede von den sogenannten reinen Naturprodukten ein menschliches Produkt. Das heißt also, genauer gesprochen, sie sind ein unter den natürlichen und gesellschaftlichen Produktionsbedingungen einer bestimmten Epoche der Natur- und Menschengeschichte durch arbeitsteiliges menschliches Zusammenwirken zusammen mit anderen Produkten menschlicher Tätigkeit hervorgebrachtes gesellschaftliches Produkt. Das, was ihr hier gehört habt, war ein Abschnitt aus dem Buch Marxismus und Philosophie. Ein Buch, das im Jahr 1923 zum ersten Mal veröffentlicht worden ist. Autor dieses Buches war der kommunistische Denker und Aktivist Karl Korsch. Das Buch Marxismus und Philosophie gilt als eines der Gründungsdokumente des sogenannten westlichen Marxismus. In dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge möchte ich dem Denken und Wirken Karl Korschs nachgehen. Es soll also gewissermaßen das entschlüsselt werden, was hier zum Einstieg dem hörenden Ohr wahrscheinlich nur kryptisch erscheinen konnte. Ihr hört ein Gespräch, das ich mit Felix Klopotek geführt habe. Zu einer Sendestunde über das Verhältnis von Philosophie und Praxis über den marxistischen Heretiker Karl Korsch begrüßt euch am Mikrofon Lukas Hohlfeld.

Das Werk Marxismus und Philosophie von Karl Korsch kreist um die Historizität jeder Wahrheit. Jedes Urteil, jeder Begriff, jedes Begriffssystem sind von den spezifischen Bedingungen ihrer jeweiligen Epoche bedingt, von ihr hervorgebracht. Jede Wahrheit hat ihren Zeitkern. Dies gilt aber auch für den Marxismus selbst. Auch das marxistische Denken ist von historischen Variablen bedingt, steht nicht außerhalb des Geschichtsverlaufs. Was für das marxistische Denken umso mehr gilt, seine Wahrheit ist zutiefst bedingt von der Praxis einer Klasse. Revolutionär ist dieses Denken nur, wenn es auf Revolution als soziale Praxis bezogen bleibt. Für Karl Korsch musste sich irgendwann die Frage stellen, ob dies auch für die Sowjetunion und den Sowjetmarxismus gilt. Und er beantwortete diese Frage: Das Sowjetsystem hatte sich nicht nur von den ursprünglichen Impulsen der Oktoberrevolution gelöst, sondern sich direkt gegen diese Impulse gerichtet. Karl Korsch bemühte sich um die Organisierung einer antistalinistischen Opposition innerhalb der Kommunistischen Internationale. In diesem Sinne bemühte er sich auch um eine theoretische Klärung. Diese organisatorischen und theoretischen Bemühungen wurden abgebrochen. Durch die Machterlangung der Nationalsozialisten und den Zweiten Weltkrieg. Karl Korsch muss in das Exil gehen, zunächst nach Dänemark, dann nach Großbritannien, zuletzt in die USA. Man kann das als ein großes Unglück bezeichnen. Für uns ist dieses, das ist einigermaßen paradox, bedeutet dieses große Unglück ein Reichtum an theoretischer Produktion. Aber man muss sich klar machen, wozu oder worauf diese theoretische Produktion eigentlich zielte. Also Korsch arbeitet im Exil, ich meine, er ist ja auch ganz auf sich zurückgeworfen, er ist abgeschnitten von größeren Diskussionszusammenhängen und arbeitet im Exil tatsächlich sehr fleißig er arbeitet weiter auf der einen Seite an einer Rekonstruktion des revolutionären Marxismus und auf der anderen Seite an einem Verständnis des, ich sag mal, totalitären Zeitalters, ne, der doppelten konterrevolutionären Zange aus Faschismus und Stalinismus. Und da entstehen tatsächlich sehr viele Manuskripte, sehr viele Entwürfe, aber der Adressatenkreis ist sehr klein. Und er diskutiert weiter und sehr intensiv mit Bert Brecht,